Erster Jeremia erhielt eine Botschaft für alle Judäer, die in Ägypten lebten, insbesondere in den Städten Migdol, Tachpanches, Memphis und in der Region Patrus. Zweiter der Gott Israels sagte, dass das Volk das große Unglück gesehen habe, welches er über Jerusalem und alle Städte Judas gebracht hat, so dass sie heute verlassen sind. Dritter, dies geschah wegen ihrer Bosheit, da sie Gott erzürnten, indem sie anderen Göttern dienten, die weder sie noch ihre Vorfahren kannten. Vierter, obwohl Gott immer wieder seine Diener, die Propheten, schickte, um sie vor diesen abscheulichen Taten zu warnen, hörten sie nicht auf ihn. Fünfter, sie weigerten sich zuzuhören und änderten ihr Verhalten nicht, sondern opferten weiterhin fremden Göttern, anstatt sich von ihrer Bosheit abzuwenden. Sechster, deshalb entlud sich Gottes Zorn über die Städte Judas und die Straßen Jerusalems, wodurch sie zu einer einsamen Wüste wurden, wie es heute noch ist. Siebter, Gott fragt nun, warum sie sich selbst so großes Unheil zufügen wollen, indem sie riskieren, dass Männer, Frauen und Kinder aus Juda vollständig ausgerottet werden. Achter, er möchte wissen, warum sie ihn durch ihre Götzenbilder in Ägypten provozieren, was dazu führt, dass sie zum Gespött und zum Fluch unter allen Völkern werden. Neunter, haben sie die Sünden ihrer Vorfahren, ihrer Könige und ihrer eigenen Frauen vergessen, die sie im Land Juda und in den Straßen Jerusalems begangen haben? Zehnter, bis zum heutigen Tag zeigen sie keine Reue und haben keine Ehrfurcht vor Gott, da sie seinen Gesetzen und Geboten nicht folgen wollen. Elfter, darum erklärt der Gott Israels, dass er sich nun gegen sie wenden wird, um das gesamte Volk Juda in Ägypten zu vernichten. Zwölfter, er wird die Überlebenden aus Juda, die unbedingt nach Ägypten ziehen wollten, durch Krieg und Hunger sterben lassen, bis auch der geringste von ihnen umgekommen ist. Dreizehnter, Gott wird die Bewohner Ägyptens mit Gewalt, Hunger und Krankheiten bestrafen, genau wie er es zuvor mit der Stadt Jerusalem getan hat. Vierzehnter, niemand von den Judäern, die nach Ägypten geflohen sind, wird entkommen oder in die Heimat zurückkehren, außer einigen wenigen Flüchtlingen. Fünfzehnter, daraufhin antworteten alle Männer, die vom Götzendienst ihrer Frauen wussten, und eine große Menge an Frauen, die in Ägypten lebten, dem Propheten Jeremia. Sechzehnter, sie sagten ihm direkt ins Gesicht, wir werden nicht auf das hören, was du uns im Namen Gottes verkündet hast, 17. Stattdessen wollten sie ihr Versprechen halten, der Himmelskönigin zu opfern, weil es ihnen und ihren Vorfahren in Juda damals gut ging und sie genug Brot hatten. Achtzehnter, sie behaupteten, dass sie erst Mangel an allem leiden und durch Krieg und Hunger sterben, seit sie aufgehört haben, der Himmelskönigin Opfer zu bringen. 19. Die Frauen fragten zudem, ob sie diese Opfer und die speziellen Kuchen für die Himmelskönigin etwa ohne das Wissen ihrer Ehemänner vorbereitet hätten. 20. Jeremia antwortete daraufhin dem gesamten Volk, sowohl den Männern als auch den Frauen, die ihm so widersprochen hatten. 21. Er erinnerte sie daran, dass Gott sich sehr wohl an die Opfer erinnert hat, die sie und ihre Vorfahren in den Städten Judas dargebracht haben. 22. Gott konnte ihre bösen Taten und Abscheulichkeiten nicht länger ertragen, weshalb ihr Land zu einer unbewohnten Wüste und einem Fluch wurde. 23. Weil sie Götzen dienten und gegen Gott sündigten, indem sie seinen Gesetzen nicht gehorchten, ist dieses Unglück über sie gekommen, das sie heute erleben. 24. Jeremia sprach weiter zu allen Judäern in Ägypten und forderte sie auf, die Botschaft Gottes aufmerksam zu hören. 25. Gott sagte, dass sie ihre Versprechen an die Himmelskönigin zwar mit Taten erfüllt haben, sie nun aber auch die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. 26. Deshalb schwört Gott bei seinem großen Namen, dass kein Judäer in ganz Ägypten mehr seinen Namen für einen heiligen Eid benutzen darf. 27. Gott wird über sie wachen, um ihnen zu schaden und nicht zu helfen, bis alle Judäer in Ägypten durch Gewalt und Hunger vernichtet sind. 28. Nur eine kleine Zahl von Menschen wird dem Krieg entkommen und nach Juda zurückkehren, damit alle erkennen, wessen Wort am Ende wahr bleibt. 29. Als Zeichen dafür, dass seine Drohungen sicher in Erfüllung gehen, kündigte Gott eine Bestrafung an dem Ort an, an dem sie sich jetzt befinden. 30. Gott wird den Pharao Hofra seinen Feinden ausliefern, genau wie er König Zedekia von Juda dem König von Babylon übergeben hat, der ihn töten wollte.